TKKG Junior, Folge 12. Schmierige Angelegenheiten. Darf man Metallfässer in einen Waldsee der Millionenstadt werfen? TKKG sind der Meinung, auf keinen Fall, und stecken damit schon knietief in ihrem nächsten Abenteuer. Auf der Spur von zwei Umweltsündern bekommen die Nachwuchsdetektive Hilfe von unerwarteter Seite. Gemeinsam mit der mutigen Sana können sie den Schlupfwinkel der Gangster ausfindig machen, geraten dabei jedoch in höchste Gefahr. Es gibt nämlich noch einen weiteren Schurken, mit dem sie nicht gerechnet haben. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die coolsten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Oh, sind wir bald da? Bei einer Radtour ist man nie da, Klößchen. Der Weg ist das Ziel. Wir sind am Internat losgefahren und dort kommen wir auch wieder an. Aber wann das ist, keine Ahnung. Ist doch schön, samstagmorgens durch den Wald zu radeln. Findet Oskar auch. Ja, der sitzt ja auch vorne bei dir im Körbchen und döst. Da will ich mich auch nicht beschweren. Unsere Fahrtroute beträgt genau 45,36 Kilometer. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde wären das 3 Stunden und ein paar zerquetschte. Da wir aber höchstens 7 Kilometer pro Stunde fahren... Aber das liegt nicht nur an mir. Im Wald kann man gar nicht schneller fahren mit dem ganzen Auf und Ab. Verlängert sich unsere Fahrzeit auf geschätzte 6,5 Stunden. Da wir um 10 gestartet sind, erreichen wir unser Ziel also gegen 16.30 Uhr. Vorausgesetzt, wir machen keine Pause. Keine Pause? Ihr seid wohl verrückt geworden. Das überlebe ich nicht. Oh. Natürlich machen wir zwischendurch Pausenklößchen. Warum sollten wir sonst den ganzen Proviant aufessen, den uns Gabis Mutter mitgegeben hat? Danke, Frau Glockner. Ich bin gerettet. Ich habe übrigens auch was zu essen mitgenommen. Lass mich raten. 3 Tafeln Schokolade? 5! Sicher ist sicher. Oh Mann. Was? Wenn ich mich auf das Lunchpaket meiner Mutter verlassen würde, wäre ich wahrscheinlich verloren. Da ist bestimmt wieder nur Rohkost drin. Oh, davon wird doch kein Mensch satt. Und von Schokolade wird man das? Also, ich auf jeden Fall. Oh. Mami hat uns Dinkelbaguette mit Bio-Salami eingepackt. Äpfel, Müsli-Riegel und Rhabarberschorle. Cool. Toll. Ich habe 4 Flaschen Wasser dabei. Mein Vater sagt immer, dass man der Dehydrierung vorbeugen muss. Oder auch Dehydration. Was war noch mal eine Wenn man dehydriert, trocknet der Körper aus. Das geschieht, wenn man zu wenig Flüssigkeit aufnimmt oder zu viel davon verliert. Bei Durchfall oder starkem Schwitzen zum Beispiel. Ich habe aber keinen Durchfall. Also noch nicht. Aber du schwitzt ohne Ende. Ja. Deshalb ist Trinken sehr wichtig. Ja. Können wir dann vielleicht jetzt schon eine Pause machen? Sonst dehydingse ich noch. In ungefähr einem halben Kilometer kommen wir am Wolfsee vorbei. Dort können wir die erste Rast machen und was trinken und essen. Und schwimmen gehen. Habt ihr eure Badesachen dabei? Klar. Bei dem Wetter war das das Erste, was ich eingepackt habe. Ich habe meine leider vergessen. Oh, Klößchen, das glaube ich jetzt nicht. Oh. Spaß! Wer als Erster am See ist? Hey! Hey, überholen ist auf Waldwegen verboten. Vor allem, wenn es bergab geht. Hey. Los, Jungs, hinterher. Na, warte. Bereits 10 Minuten später saßen TKKG am Ufer des Wolfsees auf 2 Picknickdecken und ließen sich ihren Reiseproviant schmecken. Frau Sauerlich hatte Klößchen in der Tat etwas extra Gesundes eingepackt. Radieschen, Möhren und einige rote Paprikastreifen. Was denken Sie sich bloß dabei? Ich bin doch kein Kaninchen. Höchstens ein Hase. Wie jetzt? Ein Schoko-Osterhase. Ja, das schon eher. Oh, besser. Warum benutzt deine Mutter eigentlich immer noch Plastikfrischhaltefolie, Klößchen? Das stimmt. Nachhaltigkeit geht anders. Ach ja? Wie denn? Indem man zum Beispiel Bienenwachstücher verwendet. Mhm. Die Sachen von Mami waren alle da drin eingepackt. Und was soll das bringen? Bienenwachspapier besteht aus Baumwolle, Bienenwachs, Harz und Öl und ist zu 100% biologisch abbaubar. Okay, und das heißt? Du kannst es hier im Wald vergraben und irgendwann löst es sich ohne Rückstände im Boden auf, als wäre es nie da gewesen. Krass. Gute Sache. Während Plastikfolie oft einfach verbrannt wird. Dadurch wird wiederum die Luft verschmutzt. Aber ich dachte, der Plastikmüll wird bei uns recycelt, oder wie das heißt. Nur 16% des Plastikmülls werden wiederverwendet. Boah. Es ist nämlich leider billiger, neuen Kunststoff herzustellen, als den alten erstmal umständlich auf dem Recyclinghof auszusortieren und dann wieder aufzuarbeiten. Und was passiert mit dem Rest? Der restliche Plastikmüll wird meistens mit Schiffen nach Asien gebracht. Und was macht man da mit dem Zeug? Auch verbrennen. Und der ganze giftige Qualm geht dann dort in die Luft. Das ist doch totaler Unsinn. Ja. Echt? Wird aber seit Jahren so gemacht. Jeder Mensch in Deutschland erzeugt pro Jahr im Durchschnitt rund 100 Kilo Verpackungsmüll. Davon sind fast 40 Kilo aus Plastik. Verrückt! Ja. Und dann landet auch noch so viel Plastik im Meer. Da mag ich überhaupt nicht dran denken. Die armen Fische und Schildkröten und Wale und Delfine, die halten den Plastikmüll oft für Nahrung und fressen ihn. Das ist ja fürchterlich. Ja. Was können wir denn dagegen machen? Zum Beispiel Bienenwachstücher benutzen. Und nicht alles im Internet bestellen, sondern in echten Geschäften kaufen. Da sparst du eine Menge Verpackungsmaterial. Und beim Einkaufen das Obst nicht in diese dünnen Tüten packen. Mhm. Am besten hat man immer eine Stofftasche dabei. Ich werde da in Zukunft auch mehr drauf achten. Meine Mutter hat erzählt, dass sie sogar an der Fleischtheke ihr eigenes Gefäß abgibt. Und da legt man ihr die Wurst dann rein. Das macht Mami auch. Meine Eltern versuchen noch, ihren Fleischer davon zu überzeugen. Findet er doof, das Ganze. Aber lange kann er sich nicht mehr dagegen sperren. Viele Leute wollen das einfach. Ja. Dann werde ich das meiner Mutter morgen sofort alles sagen. Das müssen wir ändern. Das wird schon. Themenwechsel. Hat jemand Lust auf eine Runde Frisbee? Ach, klar. Frisbee spielen ist cool. Super, da kann Oskar auch mitmachen. Und danach schwimmen wir eine Runde. Das machen wir vielleicht lieber bei der nächsten Pause. Sonst dauert die Radtour 10 Stunden. Oh nein, bitte nicht. Hey, was ist denn da drüben los? Am gegenüberliegenden Ufer fuhr ein LKW an den See. Zwei Männer sprangen heraus und machten sich an der Heckklappe zu schaffen. Darf man mit einem Laster in den Wald fahren? Wenn er zur Försterei gehört, ja. Dafür gibt's spezielle Wege. Stimmt. Wenn Bäume gefällt werden, müssen die ja irgendwie abtransportiert werden. Mhm. Der LKW, der sieht aber irgendwie nicht nach Försterei aus. Ziemlich abgeranzt, das Teil. Ja. War anscheinend mal weiß. Ja, vor 100 Jahren. Lasst uns hinter die Büsche da gehen. Dann können wir die Typen beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Gut. Was machen die denn da? Die beiden Männer rollten zwei schwarze Fässer ans Ende der Ladefläche. Direkt darunter lag die Uferböschung, die dort drüben ziemlich steil abfiel. Wollen die etwa die Fässer in den See schmeißen? Nee, ne? Was da wohl drin ist? Goldfische werden es wohl kaum sein. Und tatsächlich, ein kräftiger Schubs und die Fässer landeten im Wasser. Sie schienen ziemlich schwer zu sein, denn sie gingen sofort unter. Hallo? Geht's noch? Gabi! Entsorgen Sie Ihren Müll gefälligst woanders! Wir zeigen Sie bei der Polizei an! Ja! Ertappt sprangen die Männer in den LKW und fuhren mit offener Heckklappe über den Waldweg davon. Das gibt's doch nicht! Anscheinend doch! Mist, das Nummernschild konnte man nicht erkennen. Beschreiben könnte ich die Kerle auch nicht wirklich. Naja, blaue Arbeitshosen, der eine blond, der andere grauhaarig. Das wird der Polizei nicht reichen. Die Polizei kann doch bestimmt erst ins Spiel kommen, wenn wir wissen, ob da drüben wirklich was Verbotenes passiert ist. Was soll das denn sonst gewesen sein? Stimmt auch wieder. Leute, wir fahren einmal um den See rum und sehen uns das aus der Nähe an. Dann wissen wir, was Sache ist. Kommt, lasst uns schnell zusammenpacken. Ja, los. Es dauerte eine ganze Weile, bis TKKG den See umrundet hatten und an der Stelle eintrafen, wo die beiden Männer die Fässer ins Wasser geworfen hatten. Hier muss es gewesen sein. Ja, könnte passen. Endlich Pause. Komm, so schlimm war es nicht. Hier sind Reifenspuren. Ziemlich breit. Also wahrscheinlich von einem LKW. Sie führen bis zur Uferböschung. Mhm. Man kann sogar das Profil der Reifen erkennen. Ja, ich mach schnell ein Foto. Oh, dann sind wir wohl richtig. Vorsicht, Oskar. Da geht's ziemlich steil runter. Oh. Keine Fässer zu sehen. Das Wasser sieht fast schwarz aus. Ja. Was aber nicht heißt, dass die Fässer nicht da sind, Klößchen. Sondern? Dass der See hier am Ufer schon ziemlich tief ist. Und außerdem waren die Fässer auch schwarz. Stimmt. Okay. Psst. Habt ihr das gehört? Was war das? Ist einer der Typen zurückgekommen. Müssen wir nachsehen? Ich denke schon. Los, wir gehen alle. Na super. Da, wieder. Oskar, bei Fuß. Oskar! Er scheint irgendwas gewittert zu haben. Vielleicht ein Wolf. Immerhin ist das hier der Wolfssee. Oskar, komm zurück. Oskar! Vielleicht ist er ja irgendwo reingefallen. Hör bloß auf. In einen Fuchsbau oder eine Wolfshöhle. Löschen. Das kann doch sein. Du musst nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Hab ich doch gar nicht. Oskar? Oskar! Oh, da bist du ja wieder. Ihr müsst nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen, Leute. Wo warst du denn, kleiner Ausreißer? Hm? Er scheint was entdeckt zu haben. Komm, Tim, wir sehen mal eben nach. Ist gut. Klößchen und ich schauen uns hier um. Aha. Alles klar. Gabi und Tim folgten Oskar in den Wald. Aufgeregt wuselte der Cockerspaniel um einen Plastikkasten herum, ungefähr so groß wie ein aufgeklappter Laptop. Was ist das denn? Autobatterie. Papi hat so eine als Reserve in der Garage stehen, falls seine mal leer ist. Und so old wie die hier aussieht, ist dies wahrscheinlich auch. Da liegt noch eine. Und ein Haufen anderer Plunder. Diverse Autoreifen, ein paar alte Tragegurte, Bierdosen. Offenbar hatte jemand diese Stelle als Müllhalde auserkoren. So eine Sauerei. Ob das die Männer vom LKW waren? Keine Ahnung. Scheint hier schon eine ganze Weile zu liegen, das Zeug. Tim! Gabi! Kommt rüber, schnell! Okay. Was ist? Alles klar bei euch? Geht so. Da ist irgendwas. Mit klopfendem Herzen zeigte Karl auf den See. In Ufernähe stiegen dicke Luftblasen an die Oberfläche. In den Fässern könnte Sauerstoff sein. Und der entweicht jetzt. Hoffentlich ist es nur das. Wenn's in Seen blubbert, sollte man vorsichtig sein. Oh ja. Da war eindeutig etwas im Wasser. Und den Luftblasen nach musste es ziemlich groß sein. Oh, jetzt taucht es auf. Oskar. Oh. Ein Taucher. Oh. Und ich dachte schon, dass das Ungeheuer von Loch Ness zurück ist. Ja, so ungefähr. Ach, sowas in der Art dachte ich aber auch. Bei näherem Hinsehen handelte es sich um eine Taucherin mit Neoprenanzug, Taucherbrille und Sauerstoffflasche. Ah, Tag, Leute. Tag. Hallo. Hi. Tag. Ist doch wirklich unglaublich, was die Leute so alles ins Wasser werfen. Was denn? Na, Fässer, 6 Stück. Oh. Wahrscheinlich mit irgendwelchem Sondermüll drin. Wir haben vorhin vom Ufer gegenüber gesehen, wie 2 Fässer hier reingeworfen wurden. Von 2 Männern. Ach was. Ja, von einem LKW aus. Und als wir rübergerufen haben, dass sie damit aufhören sollen, sind sie einfach abgehauen. Ja. Ist ja ein Ding. Wenn Sie sagen, dass da 6 Fässer im Wasser liegen, waren die Männer nicht zum ersten Mal da. Wir müssen versuchen, eins ans Ufer zu kriegen. Dann können wir nachsehen, was drin ist. Und vielleicht rausfinden, wo die Dinger herkommen. Da hinten in den Büschen liegen ein paar alte Tragegurte. Die könnten Sie um ein Fass binden und dann ziehen wir es gemeinsam raus. Ach, gute Idee, Junge. Bin gleich wieder da. Da liegen außerdem noch 2 alte Autobatterien und ein paar Reifen. Echt? Oh, was ja. Die Leute sich nur dabei denken. Na, nichts denken die sich. Das ist ja das Schlimme. Meinen, sie wären allein auf der Erde und nach ihnen die Sintflut. Wenn wir die Gurte aneinander knoten, müssten sie lang genug sein. Dann los, probieren wir's. Ja. Alles klar. Was ist das denn Ekliges? Altöl. Genau wie ich vermutet habe. Altöl? Höchstwahrscheinlich altes Motoröl, das eigentlich entsorgt werden muss. Ja. In speziellen Raffinerien kann man es wieder aufbereiten. Meistens werden Schmierstoffe für Maschinen daraus gemacht. In einem See hat es definitiv nichts zu suchen. Du weißt ja gut Bescheid, Kleiner. Ich heiße Karl. Ah, Gabi. Hallo. Ich bin Tim. Und ich Willi. Aber Sie können Klößchen sagen. Cooler Spitzname. Ich bin Sana und ihr könnt gerne du sagen. Hallo, Sana. Das ist übrigens Oskar. Ah, hallo, Oskar. Du warst kein bisschen überrascht, dass Altöl in dem Fass ist. Ich habe einen Tipp bekommen per E-Mail. Ein Spaziergänger hat beobachtet, wie mehrere Männer von einem Laster aus Fässer in den See geworfen haben. Das mit dem Öl habe ich mir dann zusammengereimt. Bist du so eine Art Umweltdetektive? Irgendwie schon. Aber eigentlich bin ich Umweltschützerin. Hab eine eigene Organisation gegründet. Cool. Der Mann, der mir die Mail geschrieben hat, ist zufällig über meine Internetseite gestolpert und hat sich bei mir gemeldet. Naja, und dann habe ich mir heute einfach meine Taucherausrüstung geschnappt, um mal nachzusehen. Da hätte er mal lieber der Polizei Bescheid gesagt. Gabis Vater ist Kriminalkommissar. Mhm. Der Polizei sag ich Bescheid. Allerdings erst, wenn ich weiß, wer die Täter sind. Dabei könnten wir dir helfen. Wir sind nämlich auch Detektive. Ach nee. Junior-Detektive sozusagen. Profis in Spee. Wir haben schon einige Fälle gelöst. Ja. Na dann, kann ich wohl kaum Nein sagen. Oskar meint, das solltest du besser sein lassen. Aber die Fässer, damit muss was passieren. Ja. Die können doch nicht, wer weiß, wie lange im Wasser liegen. Ich rufe gleich meinen Onkel an. Der hat einen Transporter mit Seilwinde. Damit holen wir die restlichen 5 raus. Gut. Was ich echt gern wüsste. Warum werfen irgendwelche Typen ihr Altöl in den See, statt das auf einen Recyclinghof oder so zu bringen? Ich check das einfach nicht. Ich auch nicht. Nee. Naja, weil das Entsorgen Geld kostet. Nicht viel, aber es kostet was. Heutzutage muss doch bei den Leuten alles immer umsonst sein. Stimmt. Allerdings wird es viel teurer, wenn man dabei erwischt wird, wie man das Zeug in die Natur kippt. Bis zu 100.000 Euro Strafe kann das kosten. Und bei Autobatterien und alten Reifen? Kostet die Entsorgung da auch was? Wenn man irgendwo neue Reifen kauft, kann man die alten in der Regel kostenlos dalassen. Praktisch. Bei einer neuen Autobatterie ist das ähnlich. Was suchst du, Tim? Ich sehe nach, ob es irgendwelche Hinweise gibt, wo das Fass herstammen könnte. Und? Nee, da ist nix. So blöd sind die nicht. Also eigentlich total. Aber sich selber verraten, so weit geht's dann doch nicht. Menno, schon 6:30. Bis wir zu Hause sind, ist es garantiert 8. Dann fahren wir los, würde ich sagen. Ja. Klar. Sollen wir uns morgen wieder hier treffen, Sana? Und dann ermitteln wir? Logo. 10 Uhr? Geht klar. Abgemacht. Cool. Wir werden da sein. Mit vielen Fragen im Kopf fuhren TKKG auf dem Waldweg zurück Richtung Millionenstadt. Wer waren die Männer mit dem LKW? Warum war ihnen ihre Umwelt so egal? Wie konnten sie die Kerle aufspüren? Und mussten sie die Polizei über den Vorfall informieren? Eine Frage, die sich vor allem Gabi stellte. Als der Waldweg auf die Landstraße mündete, ging Tim, der vorne wegfuhr, hart in die Eisen. Gibt's noch? Menno, Tim, fast wäre ich Klößchen hinten drauf gefahren. Oh, sorry, Freunde, aber das da hat mich auf eine Idee gebracht. Tim zeigte auf ein Hinweisschild am Rand eines Kornfeldes. Autoverwertung Karl-Heinz Kowalke. Macht wieder flott den Schrott. 500 Meter rechts. Also für eine Schrottplatzbesichtigung haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Tim, du bist ein echtes Spürauge. Da wäre ich glatt dran vorbeigefahren. Ja. Wollen wir hin? Aber nur kurz. Liegt ja sozusagen auf dem Weg. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Was sagt uns das Schild da? Na, dass da vorne um die Ecke ein Schrottplatz ist. Mhm. Und was wird auf Schrottplätzen verschrottet? Unter anderem Autos? Super. Der Kandidat hat 1000 Gummipunkte. Yeah. Und erkennst du jetzt die Verbindung zwischen Altöl und Autos? Oh Mann. Sorry, Leute. Da stand ich jetzt aber echt auf der Leitung. Ihr glaubt also, dass die LKW-Männer auf diesem Schrottplatz arbeiten? Wäre zumindest möglich. Der Wald und der See sind ja direkt um die Ecke. Ah. Die Chancen stehen 50 zu 50. Entweder wir werden hier fündig oder nicht. Na, worauf warten wir dann noch? Der Schrottplatz war riesig. Mindestens so groß wie zwei Fußballfelder. Hunderte alter Autos standen aufgetürmt über und nebeneinander. Umsäumt wurde das Gelände von einem hohen Drahtzaun. Am vergitterten Eingangstor prangte ein Schild mit dem Bild eines Pitbull-Terriers. Hier wache ich. Oh oh. Oscar mag Pitbulls nicht. Die sind ihm irgendwie unheimlich. Gibt es irgendwen, dem die nicht unheimlich sind? Einer von euch hat irgendwann mal gesagt, dass solche Warnschilder manchmal angebracht werden, obwohl gar kein Wachhund da ist, um Einbrecher abzuschrecken oder so. Das war ich. Wie aus dem Nichts stand plötzlich ein schwarz-weiß gescheckter Pitbull mit Stachelhalsband hinter dem Gittertor. Geifer tropfte von seinen Lefzen. Roll! Aus! Aus, sag ich! Ein Mann mit grauem Stoppelhaar und blauer Arbeitslatzhose trat aus einem verbeulten Wohncontainer, anscheinend das Büro des Schrottplatzes. Aus jetzt, Gruppe! Das reicht! Ruhig, Oscar. Was hat dir Gehirn hier zu suchen? Nichts. Wir kamen hier nur zufällig vorbei und dachten, was für ein schöner Schrottplatz. Sowas sieht man selten. Genau. Sind Sie der Besitzer, Herr Kowalke? Bin ich. Und ist das da hinten eine Schrottpresse? Ja. Was dagegen? Nö, gar nicht. Können wir uns die mal ansehen? Könnt ihr nicht. Hier ist Betreten verboten. Jetzt seht zu, dass ihr Land gewinnt. Hey. Komm, komm. Hey. Hey, seht mal, was da kommt. Ein LKW fuhr vor das Büro. Schicker Laster. War der mal weiß? Sag mal, Schätzchen. Kenn ich dich irgendwoher? Nein, ich denk nicht. Und nennen Sie mich nicht Schätzchen. Ich merke mir eure Gesichter. Legt euch nicht mit mir an. Wir geben uns die größte Mühe. Auf jeden Fall. Ist gut, Oscar. Hunde, die bellen, beißen nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher. Alles klar, Boss? Ja, ja, passt schon, Bernie. Die Rotznasen haben sich nur verfahren und wollten nach dem Weg fragen. Geh schon mal rein, ich komm gleich. Okay. Und tschüss, ihr Schnüffelnasen. Manchmal ist es besser, man kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Groll, Abmarsch! Kommt, Leute. Vorne an der Kreuzung können wir reden. Das waren die beiden Männer. Ganz bestimmt. Ja. Am See waren sie zu weit weg. Also können wir es nicht hundertprozentig sagen. Aber der Laster war, glaube ich, derselbe. Na klar war er das. Ich bin raus. Hinter dem Busch konnte ich nicht gut genug sehen. Ich weiß nur, dass dieser Kowalke, oder wie der heißt, ein ganz unsympathischer Typ ist. Da sind wir uns wohl einig. Ja. Oh ja. Wir müssten das Profil der LKW-Reifen mit dem auf dem Foto, das ich gemacht habe, vergleichen. Wenn es dasselbe ist, sind wir einen Schritt weiter. Hm. Und vielleicht finden wir auf dem Schrottplatz noch weitere Beweise. Oder zumindest Hinweise. In dem Büro zum Beispiel. Und wie sollen wir an Groll vorbeikommen? Keine Ahnung. Ich hab's nicht so mit bissigen Hunden. Och, dafür habe ich schon eine Idee. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber wann wollen wir es machen? Heute Abend? So schnell kriegen wir keine Übernachtungsparty auf die Beine gestellt. Nee. Oder morgen ganz früh? Hey, wir könnten doch zu Hause und im Internat erzählen, dass wir seltene Vögel beobachten wollen. Die sieht man früh morgens am besten. Au ja, coole Idee. Ja, super. Mhm. Die Mönchsgrasmücke zum Beispiel singt ihr Morgenlied schon eine Dreiviertelstunde vor Sonnenaufgang. Oh. Der Gartenrotschwanz sogar anderthalb Stunden vorher. Der Fietes allerdings, quasi der Zwillingsbruder des Zipzalp, singt erst sein Liedchen. Es ist gut, Karl. Ich meine ja nur. Vögel gucken kommt beim Direx bestimmt gut an. Dr. Freund ist doch Biolehrer. Stimmt. Er unterrichtet ab der 7. Dann sammeln wir jetzt schon Pluspunkte. Unserem Computer sei Dank. Die brauchen wir auch mal wieder. Dass ihr nachts mal ausbüchsen wolltet, hat unser lieber Direktor doch bestimmt schon längst vergessen. Hoffentlich. Dr. Freund soll ein Elefantengedächtnis haben. So eins wie du? Ja, so ähnlich. Ich kann ja mal fragen, ob Georg, unser Chauffeur, uns alle abholen kann. Um 5 oder so. Und dann bringt er uns zur Waldwegkreuzung. Das Stück zum Schrottplatz können wir ja laufen. Du willst ja nur nicht die ganze Strecke vom Internat bis hier wieder mit dem Rad fahren. Stimmt, daher weht der Wind. Maximales Ergebnis mit minimalem Aufwand. Nicht schlecht, Herr Sauerlich. Danke, Gabi. Wenn du willst, schenke ich dir den Rest von meinem Rohkostpaket. Das Angebot ist verlockend, aber ich glaube, ich lehne trotzdem ab. Und wie sollen wir später wieder nach Hause kommen? Holt uns Georg auch wieder ab? Das könnte ihm vielleicht ein bisschen zu viel werden. Wir können doch Sana fragen. Die kann bestimmt ein Auto besorgen. Ja. Und ob wir uns nun um 10 oder um 5 Uhr morgens mit ihr treffen, ist doch eigentlich egal. Mal sehen, ob sie das auch so sieht. Wir haben ihre Telefonnummer doch gar nicht. Anrufen fällt also flach. Wir gehen auf ihre Webseite. So schwer wird die schon nicht zu finden sein. Und dann schreiben wir ihr eine Mail. Das klappt schon. Na dann, so schnell wie möglich nach Hause und ins Bett. Morgen ist früh aufstehen angesagt. Ja. Noch am selben Abend stieß Karl im Internet auf Sanas Homepage und schrieb ihr eine E-Mail. Sie antwortete prompt und die beiden verabredeten sich für den nächsten Morgen um 5 Uhr in der Nähe des Schrottplatzes. Morgen zusammen. Morgen, Sana. Hallo. Morgen, moin. Nobel, Nobel. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder warum werden 4 Kids und ein Hund von einem Chauffeur im Jaguar durch die Gegend kutschiert? Mein Vater hat eine Schokoladenfabrik. Oh. Er selber fährt nicht gerne Auto und meine Mutter hat keinen Führerschein. Also haben wir Georg. Und ja, im Notfall fährt er auch uns mal von A nach B. Ach, du musst dich nicht rechtfertigen, Klößchen. Wer viel Geld verdient, darf auch einen Chauffeur haben. So ist die Welt nun mal. Die meisten haben allerdings weder das eine noch das andere. War das jetzt nett gemeint? Bestimmt. Auf jeden Fall. Oh Mann, 5 Uhr morgens ist echt nicht meine Zeit. Ich meine, hallo? Es ist noch dunkel. Das war Absicht. Im Dunkeln kann man uns nicht sehen, wenn wir versuchen, auf den Schrottplatz zu kommen. Stimmt auch wieder. Wie ist es denn gestern noch gelaufen? Hast du die restlichen Altölfässer mit deinem Onkel aus dem Wasser bekommen? Haben wir. Obwohl ich mir dann später überlegt habe, dass das vielleicht gar nicht so schlau war. Wieso? Naja, wie sollen wir den Tätern denn jetzt nachweisen, dass sie die Fässer in den See geschmissen haben? Stimmt, das war doof. Wo sind die Fässer denn jetzt? In dem Gebüsch, wo auch die Autobatterien liegen. Das heißt, eigentlich müssen wir die Schrottplatztypen auf frischer Tat dabei ertappen, wie sie Fässer oder andere giftige Sachen in den See schmeißen. Ich glaube, das heißt es. Und ihr meint wirklich, dass dieser Kowalke und sein Kumpel das waren? Karl hat sowas in seiner Mail geschrieben. Zutrauen könnte man's ihm. Also ich bin mir ziemlich sicher. Der LKW ist zumindest derselbe. Erstmal müssen wir das Profil der Reifen mit dem auf meinem Foto vergleichen. Vorher können wir nicht sagen, dass es derselbe ist. Wo er recht hat? Ich würde drauf wetten. Na, dann würde ich sagen, sehen wir uns den Laden mal an. Mhm. Ja. Der Drahtzaun, der den Schrottplatz umschloss, war mindestens 2 Meter hoch. Da müssen wir wohl drüber klettern. Oh, nö. Lasst mich mal machen. Noch lag das Gelände im Dunkeln. Aber jeden Moment würde die Sonne aufgehen. Von Groll, dem Pitbull-Terrier oder den beiden Männern keine Spur. So, vielleicht haben die ja sonntags zu. Das wäre super. Dann hätten wir freie Bahn. Tada! Was ist denn das? Eine Astschere? Ein Bolzenschneider. Okay. Respekt. Wow. Du machst sowas nicht zum ersten Mal, oder? Nee. Als Umweltschützerin muss man eben manchmal irgendwo rein, wo man nicht rein sollte. Achtung! Und ehe TKKG sich versahen, hatte Sana ein Loch in den Drahtzaun geschnitten. Oh, cool. Aber echt? Und jetzt? Krabbeln wir durch, was sonst? Und wenn Groll kommt? Wer war das noch gleich? Der Pitbull. Ups. Für den habe ich das hier. Tim zog eine Plastikspritzblume aus der Hosentasche. Willst du ihn mit Wasser vertreiben? Besser. Aber vielleicht ist er ja auch gar nicht da. Na dann mal los. Alle mir nach. Jetzt, Oskar. Mach schon. Jetzt du, Gabi, und dann der Rest. Einer nach dem anderen krabbelten TKKG durch das Loch im Zaun auf das Schrottplatzgelände. Im Licht der aufgehenden Sonne warfen die aufgetürmten Autowracks lange Schatten. Irgendwie gruselig hier. Da hinten steht der LKW. Ich vergleiche mal schnell das Reifenprofil. Ich komme mit. Sollen wir uns mal im Büro umschauen, Gabi? Ist doch bestimmt abgeschlossen. Ich komme überall rein. Na dann los. Und was mache ich? Du hältst mit Oskar hier draußen Wache. Versteckt euch da drüben hinter dem ollen Cabrio. Ja. Später. Na toll. Bingo. Das Profil des Hinterreifens stimmt mit dem auf dem Handyfoto überein. Schau mal. Ja, an dem Riss hier im Gummi kann man es ganz deutlich sehen. Ja. Das heißt, dass Kowalke und sein Kollege unsere Täter sind. Höchstwahrscheinlich heißt es das. Es könnten aber auch andere Männer mit dem Laster zum See gefahren sein. Ach, das glaubst du doch wohl selber nicht. Nee, eher nicht. So, schnell ein Foto. Und eins, auf dem man das Nummernschild sieht. Moment mal. Was? Schau mal, auf der Ladefläche. Oh, schwarze Fässer. Genauso welche wie die, die im See lagen. Mach davon auch ein Foto. Schon geschehen. Zur selben Zeit durchsuchten Gabi und Sana das Containerbüro. Das Schloss zu knacken war für die Umweltschützerin kein Problem gewesen. Oh, überall alte Kaffeetassen und angebissene Butterbrote. Ah, oh, die schimmeln schon. In einem Sauhaufen zu arbeiten ist kein Verbrechen, Gabi. Umweltverschmutzung aber schon. Allerdings brauchen wir Beweise dafür. Rechnungen, alte Quittungen. Das hier könnte was sein. Ein Brief vom Umweltamt. Und? Worum geht's? Um irgendwas mit Altöl. Oh, zeig mal her. Umweltamt, Betreff Überprüfung Kfz-Verwertungshof Kowalke. Altölentsorgung, keine Nachweise geliefert. Prüftermin am 29. Juni, das ist morgen. Was soll überprüft werden? Ob die ihr Altöl fachgerecht entsorgen. Man muss Entsorgungsnachweise vorlegen. Und das haben Kowalke und Co. nicht gemacht. Und jetzt kommt das Amt hier morgen vorbei, um das zu checken. Deshalb haben die Fässer gestern in den See geschmissen. Damit man hier nichts findet. Aber das ist doch total gaga. Die vom Amt suchen nicht nur nach Altöl, die wollen auch die Nachweise sehen. Und wenn Kowalke die von niemandem ausgestellt bekommen hat, weil er kein Altöl bei einer Entsorgungsstelle abgegeben hat, dann haben er und sein Kumpel ein gewaltiges Problem. Und wenn die hier gar kein altes Öl haben? Auf einem Schrottplatz mit alten Autos fällt auf jeden Fall Altöl an. Das muss doch aus den alten Karren raus, bevor sie verschrottet werden. Verstehe. Moment mal. Suchst du sowas hier? Zeig mal her. Ja, genau sowas. Nur ist dieser Nachweis hier gefälscht. Versteckt euch da drüben hinter dem ollen Cabrio. Und wenn der Pitbull kommt, dann sind die alle zu zweit und ich ganz allein. Sorry, Oskar. Das war blöd. Natürlich sind wir auch zu zweit. Hoffentlich beeilen die anderen sich. Klößchen und Oskar bezogen ihren Posten. Das olle Cabrio war ein amerikanischer Wagen ohne Dach, der bestimmt schon bessere Tage gesehen hatte. Mittlerweile war er nur noch eine Rostlaube. Wäre der neue, wäre das echt eine coole Karre. Daneben stand ein Turm aus 6 aufeinander gestapelten Schrottautos. Hoffentlich fällt der nicht um. Dann wären wir platt wie 2 Briefmarken, Oskar. Was ist denn jetzt los? Ein grüner Jeep hielt vor dem Tor des Schrottplatzes. Ein Mann sprang heraus und schloss das Gittertor auf. Das ist der Kollege von Kowalke. So ein Mist. Wie sage ich den anderen denn jetzt Bescheid? In Klößchens Hirn rotierte es. Dabei war die Lösung ganz einfach. Eine SMS in unsere Gruppe. Natürlich. Alarm. Lass ich bitte nicht den Hund dabei haben. Bitte, bitte nicht. Der Jeep fuhr auf das Gelände. Am Steuer Karl-Heinz Kowalke. Auf der Rückbank thronte mit heraushängender Zunge Groll, der Pitbull-Terrier. Shit! Wir müssen uns verstecken, Oskar. Der Kofferraum ist nicht abgeschlossen. Los, spring rein. Gut. Und jetzt ich. So. Oh nein, das ist bestimmt Kowalke. Das ist zumindest sein Kollege und macht das Tor auf. Oh, Alarm-SMS von Klößchen. Los, runter von der Ladefläche und hinter den Autoturm da vorne. Okay. Woran siehst du, dass es eine Fälschung ist? Der Briefkopf mit dem Logo vom Entsorgungsunternehmen ist oben abgeschnitten. Das wurde einfach schlechter reinkopiert. Dann will Kowalke dem Umweltamt morgen den falschen Entsorgungsnachweis vorlegen. Aber das fällt doch auf. Scheinen eben nicht die schlauesten Umweltsünder zu sein. Gruppen-SMS von Klößchen. Alarm! Scheibenkleister, die Typen sind im Anmarsch. Wir müssen hier raus. Da ist eine Hintertür. Komm! Ich muss vorne noch absperren. Sonst merken die sofort, dass wir hier drin waren. So. Beeil dich! Ja. Die Hintertür ist offen. Und vorne ist zu. Hast du die beiden Briefe als Beweise? Hab ich. Dann schnell. Ja. Und jetzt? Der Pitbull spürt uns doch bestimmt auf. Erst mal den Transporter da. Von da können wir gut sehen und der Köter wittert uns nicht sofort. Den Köter habe ich jetzt mal überhört. Ich liebe den Geruch von Schrott am frühen Morgen. Sollen wir den Kram dann gleich wegfahren? Aufgeladen haben wir ja zum Glück schon alles. Ich koche uns drin erstmal einen Kaffee und such die Papiere für morgen raus. Kümmer du dich um die Karre da drüben, dass die aus dem Weg kommt und hier ein bisschen klares Schiff ist. Und dann fahren wir. Okay, läuft. Und du tob dich aus, Groll. Vielleicht kannst du ja ein paar Ratten aufstöbern. Lass es dir schmecken. Während der Pitbull tatendurstig zwischen den Autobergen verschwand, ging Karl-Heinz Kowalke ins Containerbüro. Sein Kollege Bernie saß mittlerweile auf einem Gabelstapler und fuhr damit in Richtung des verrosteten Cabriolets. In dessen Kofferraum klopfte Klößchen das Herz bis zum Hals. Durch einen kleinen Spalt konnte er alles beobachten. Was macht er denn jetzt mit dem Gabelstapler, Oskar? Will er zu uns? Da sollst du das auch wissen. Du geh schon ran. Tim? Klößchen. Mit Oskar in dem Kofferraum von so einem ollen Ami-Schlitten. Jetzt kommt dieser Typ mit dem Gabelstapler auf uns zu. Keine Ahnung, was der will. Uns vielleicht wegräumen oder verschrotten. Ihr müsst irgendwas machen. Und zwar schnell. Ist gut. Wir lassen uns was einfallen. Haltet durch. Was ist? Der Wagen da, den der Gabelstapler da gleich auf die Hörner nimmt. Na? Im Kofferraum sind Klößchen und Oskar. Nee, ne? Leider doch. Und wie können wir ihnen helfen? Ich hab keine Ahnung, Karl. Mit schreckgeweiteten Augen mussten Tim und Karl zusehen, wie der Stapler das Cabrio auf die Gabelzinken nahm und ein Stück hochhob. Klößchen im Kofferraum wurde beinahe ohnmächtig vor Angst. Aber dann, als das Schrottauto gut einen Meter über dem Boden schwebte... Hä? Was denn jetzt? Das Teil ist im Eimer, Oskar. Genau im richtigen Moment. Tim? Der Stapler ist hin. Ja, macht keinen Mucks mehr. Der Typ ist ins Büro gegangen. Aber da sind doch Gabi und Sana drin. Okay, sehen wir dann. Ja. Ja, ich versuch's. Und Oskar? Auf deine Verantwortung. Gebt mir dann einfach ein Zeichen, wo ihr seid. Bis gleich. Oskar, ich werde jetzt diesen Kofferraum aufmachen und dann nach unten klettern. Und du musst hinterher springen, okay? Gut. Dann los. Wo sind die dämlichen Dinger denn bloß? Ach, warum nicht? Gestern waren die doch noch da. Ach, das gibt's doch nicht. Im Containerbüro durchsuchte Kowalke die Schreibtischschubladen nach dem gefälschten Entsorgungsnachweis und dem Brief vom Umweltamt. Der Stapler ist hin, Boss. Was ist los? Der Gabelstapler. Motorschaden vielleicht oder irgendwas mit der Elektrik. Ist nicht dein Ernst? Leider ja. Und hier? Unser Entsorgungsschein ist nicht mehr da. Und der Brief vom Amt auch nicht. Lagen hier im Regal, glaube ich. Dann guck da gefälligst nach. Krieg ich erst einen Kaffee? Nein! Klößchen kletterte währenddessen aus dem Kofferraum und über die Gabelzinken des Staplers nach unten. Geschafft! Nun war Oskar an der Reihe. Spring in meine Arme! Ihm schien die Sache allerdings nicht geheuer. Keine Angst! Ich hab's ja auch bis nach unten geschafft. Oder willst du, dass Groll dich holt? Die Entscheidung war gefallen. Ein Satz und Oskar landete in Klößchens ausgebreiteten Armen. Na siehst du, ging doch. Gut gemacht. Jetzt dürfen wir nur den Pitbull nicht in die Arme laufen. Wo sind denn bloß die anderen? Von dem Wachhund war nichts zu sehen, aber neben einem Schrottautoturm winkte jemand. Da, da sind Tim und Karl. Komm, Oskar. Geduckt rannte Klößchen zu seinen Freunden hinüber. Oskar stürmte vorne weg. Hey, Oskar, super hast du das gemacht. Braver Hund. Cool, Klößchen. Ich wusste gar nicht, dass du so schnell klettern kannst. Wusste ich auch nicht. Wo sind die Mädels? Noch im Büro, fürchte ich. Mit den Schrotttypen. Oh, oh. Sind sie nicht? Schaut mal da drüben. In einem verbeugten Transporter saßen Gabi und Sana und winkten. Oh. Hey, hey, ein Glück. Oh, wir sollten langsam machen, dass wir hier wegkommen. Die Sache wird zu heiß. Du hast recht, Karl. Vielleicht können wir den Typen ja mit Sanas Auto hinterherfahren, wenn die wieder zum See wollen. Ich schreib Gabi das mal schnell. Sollen wir nicht jetzt schon die Polizei anrufen? Wir hatten doch besprochen, dass die Polizei erst eingreifen kann, wenn die Kerle dabei sind, die Fässer in den See zu schmeißen. Vorher haben wir nichts gegen sie in der Hand. Stimmt. Hatte ich bei der ganzen Aufregung schon wieder vergessen. Ah, hier. Sie kommen gleich rüber. Gut. Was ist denn, Oskar? Der Cockerspaniel hatte die Ohren aufgestellt und den Schwanz erhoben. Ich glaube, da ist Gefahr im Anmarsch. Nee, die ist schon da. Oh. Nur 2 Meter hinter den Jungs stand Groll, der Pitbull. nichts. Die Papiere sind weg. Im Regal ist auch nichts. Aber die Tassen und die Brote könnten wir mal entsorgen. Ist ja eklig. Das kannst du heute Nachmittag machen. Oh. Erstmal fahren wir die Fässer weg. Und dann kümmern wir uns um einen neuen Entsorgungsnachweis. Sonst sehen wir morgen ganz schön alt aus, wenn das Umweltamt hier aufkreuzt. Ja, das tun wir wohl. Kriege ich jetzt einen Kaffee? Erst verbaselst du die Papiere und dann willst du auch noch eine Belohnung? Nix da. Und Abmarsch. Gröll, pass auf den Laden hier auf. Und jetzt? Du hättest doch irgendeine Idee, Tim. Ganz ruhig, Leute. Tim zog die Spritzblume aus der Tasche und ging langsam auf den Wachhund zu. Was tust du? Bist du verrückt geworden? Schau mal, Groll, was der liebe Tim hier für dich hat. Jetzt stand er unmittelbar vor dem Pitbull, der drohend die Zähne fletschte. Grolls Geifer tropfte Tim beinahe auf die Turnschuhe. Ganz was Feines habe ich hier für dich. Achtung. Tim drückte zweimal auf den Stängel der Spaßblume und Groll bekam eine Ladung Pfeffer auf die Nase. Völlig überrumpelt nahm der Hund Reis aus. Der ist erstmal bedient. Also Tim, das war ja... Das Mutigste, was ich je gesehen habe. Ich auch. Was da alles hätte passieren können. Ja, stell dir mal vor, der hätte dich gebissen. Ja, hat er ja nicht. Aber Bammel hatte ich schon. Und nicht so knapp. Frag mich mal. Hm? Nur Oskar ist cool geblieben. Oh, ruhig, Oskar. Sonst hören uns die Kerle noch. Der Laster ist eben weggefahren. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Hast ja auch was anderes zu tun gehabt. Hier seid ihr. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. Gabi! Oh, hallo, Oskar, Schatz. Ja, ist ja gut. Ich bin ja wieder da. Wieso hast du dich verlaufen? Ja, du wusstest doch, wo wir sind. Ihr habt uns doch sogar zugewunken. Ja. Ich bin aber hinten rumgegangen, damit Kowalke und der andere Typ mich nicht sehen. Und da habe ich zwischen den ganzen Schrottbergen die Orientierung verloren. Aber was war denn bitte mit dem Pitbull los? Der ist jaulend an mir vorbeigerannt, als wäre ein Monster hinter ihm her. Och, der wollte lieber ein bisschen allein sein. Mochte meine Scherzblume wohl nicht. Wie jetzt? Tim hat Pfeffer in die Blume gefüllt. Mhm. Und als Groll uns gerade alle auffressen wollte, hat er eine Ladung auf die Nase gekriegt. Das war echt krass. Hallo? Hunde haben eine total empfindliche Nase. Und Pfeffer ist echt gefährlich für ihre Schleimhäute. Sorry. Also wirklich. Der fieseste Hund der ganzen Stadt will uns ans Leder. Und du hast Mitleid mit ihm. Gabi Glockner, ich verleihe dir hiermit die goldene Pfote. Guter Spitzname eigentlich. Die goldene Pfote? Nee, nur Pfote. Ohne Gold. Klingt gut. Ja. Da muss ich erst mal drüber nachdenken. Wieso? Wir haben Klößchen, den Computer, jetzt die Pfote. Und du? Welchen Spitznamen kriegst du? Genau. Ganz früher hat man mich mal Tarzan genannt, im Kindergarten, weil ich so gut klettern konnte. Das kann ich auch, wie wir eben gesehen haben. Wir können es bezeugen. Tarzan. Nee, ich glaube, wir bleiben lieber bei Tim. Danke. Finde ich auch besser. Aber Pfote ist in Ordnung? Oskar findet ja. Von mir aus. Aber nicht nur noch Pfote sagen. Auf keinen Fall. Nee, würden wir nie tun. Aber sag mal, wo ist eigentlich Sana? Keine Ahnung. Ihr wart doch zusammen. Nee, sie wollte noch kurz was am LKW gucken und dann hierher kommen. Der Laster ist weg. Und Kowalke und sein Kumpel auch. Mann, die bringen wahrscheinlich die Altölfässer zum See. Oh. Da standen ein paar auf der Ladefläche. Ob die Sana geschnappt haben? Hör bloß auf. Das hätten wir doch mitbekommen. Das bist du, Gabi. Sprachnachricht von Sana. Hat die deine Nummer? Haben wir vorhin ausgetauscht. Hey Gabi, ich bin hinten im LKW von Kowalke. Hab mich hinter den Fässern versteckt. Blitzentscheidung, ging nicht anders. Ich will die Typen dabei sehen, wie sie die Fässer in den See schmeißen. Dann haben wir was in der Hand, falls die Polizei nicht rechtzeitig da ist. Ich müsste jetzt unbedingt anrufen. Moment, ich muss Schluss machen. Beeilt euch! Mann, die traut sich was. Aber echt. Das ist doch total gefährlich. Was, wenn die Männer sie bemerken? Oder es schon haben? Gabi, du musst sofort deinen Vater anrufen. Der ist übers Wochenende auf einem Lehrgang. Dann einfach 110. Wir brauchen die Polizei. Und zwar sofort. Ich mach das. lasst uns mal lieber hier abhauen, bevor Groll sich wieder erholt. Stimmt. Der dürfte ganz schön sauer sein. Mit Recht. Hallo? Ja, hier ist Karl Vierstein. Es geht um einen Notfall. Ich bin mit meinen Freunden auf dem Schrottplatz Kowalke, am Stadtrand. Ja, genau da. Sie müssen sofort kommen. Keine 10 Minuten später saßen TKKG und Oskar auf dem Rücksitz eines Streifenwagens und holperten über den unebenen Waldweg in Richtung Wolfsee. Dabei erzählten sie den Polizisten aufgeregt die ganze Geschichte und hofften, dass Sana nicht in die Hände von Kowalke und seinem Komplizen geraten war. Jetzt zählte jede Sekunde. Als sie in der Nähe des Lasters ankamen, war von den beiden Männern oder Sana nichts zu sehen. Der Polizeiwagen parkte ein Stück entfernt im Schutz der Bäume. Die beiden Beamten schlichen zum LKW. Und obwohl TKKG im Auto bleiben sollten, schlugen sie sich klammheimlich in die Büsche, um alles mitzubekommen. Da vorne liegt jemand. Grünes Sweatshirt, Tarnhose. Das ist Sana. Ist sie? Naja. Klößchen. Könnte doch sein, von wegen Wölfe und so. Sana! Psst! Komm drüber! Sana, wir dachten schon, die haben dich erwischt. Fass mich doch nicht. Alles in Ordnung? Ja, alles im grünen Bereich. Konnte rechtzeitig abspringen. Hat uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Echt? Ja, aber wie? Ja. Jetzt geht's bestimmt gleich los. Kowalke und der andere sind hinten auf dem Laster. So. Wenn die das erste Fass ins Wasser schmeißen, filme ich das mit dem Handy. Und dann haben wir sie. Habt ihr die Polizei angerufen? Na klar, die hat uns mit hierher genommen. Sehr gut. Zwei Kollegen von meinem Papi sind da. Im Moment ist Zugriff. Auf der LKW-Ladefläche mühten sich Kowalke und Bernie mit dem ersten Altölfass ab. Jetzt! Aufpassen! Mach ich, ja! Harte Stück Arbeit. Kannst du laut sagen. Oh, was macht man nicht alles, um seinen Kram loszuwerden? Nützt ja nichts. Na dann komm. Rollen wir das Ding rein. Eins. Zwei. Drei. Als das schwere Ding gerade über das Heck des Lasters gerollt war und über die steile Böschung in den See plumpste, war die Zeit der beiden Polizisten gekommen. Polizei, die Hände hinter den Kopf. Sie sind beide festgenommen wegen dringenden Verdachts illegaler Altölentsorgung. Wieso Altöl? Die Fässer sind leer. Genau, das sind nämlich Luftfässer. Luftfässer, ja, ist klar. Ein Komiker, die habe ich am liebsten. Ich auch. Mein Freund Bernie macht gerade eine schwere Zeit durch, müssen Sie wissen. Hä? Und da wollte ich ihm behilflich sein, die paar Fässer hier loszuwerden. Wir wussten in der Eile nicht, wohin damit. Und da dachten wir uns... Das können Sie gleich alles auf dem Revier erzählen. Aber vorher treten Sie beide erstmal zurück. Dann komme ich rauf und sehe mir die Fässer an. Und schön die Hände hinterm Kopf lassen. Ich behalte sie im Auge. In den Fässern ist Altöl. Ich bin vom Schrottplatz aus hinten drauf mitgefahren und habe reingeguckt. Die war das. Wir kennen diese Person nicht. Das Rumpeln hinten. Bist du ruhig? Wer sind Sie bitte? Sana Michels. Sie ist eine Umweltschützerin. Und sie gehört zu uns. Tut sie. Oh ja. Die gehören. Ach nee. Sie kennen sich? Ja. Na ja, kennen. Irgendwo mal gesehen vielleicht. Auf dem Schrottplatz gestern. Und am See. In dem Fass hier ist eindeutig Altöl. Ach was. Sag ich doch. Wie kommt das denn da rein? Kein Schimmer. Tja, von wegen. Das Spiel ist aus, Leute. Hier, wir haben euren gefälschten Entsorgungsnachweis gefunden. Ja, genau. Da ist das Ding. Siehste, ich hab den gar nicht verbaselt. Oh. Verdammte Schnüffler. In den beiden anderen Fässern ist auch Öl. Das war's dann wohl. Ja, würde ich auch sagen. Eins würde mich mal interessieren, die Herren. Altöl entsorgen ist doch gar nicht so teuer. Warum haben Sie sich den ganzen Ärger aufgehalst? Das fragen wir uns auch. Ja, was soll das? Raus damit. Ja. Früher hat das überhaupt nichts gekostet. Das war umsonst. Ich sehe nicht ein für Müllentsorgung, ohne was zu bezahlen. Wo kommen wir denn da hin? Glauben Sie mal. Ist das frech. Und wo kommen wir hin, wenn Typen wie Sie ihren Giftmüll einfach in Seen schmeißen oder in den Wald? Ja. Haben Sie eine Ahnung, was Sie der Umwelt damit antun? Richtig. Das geht echt gar nicht. Genau. Ja. Das ist mir doch egal. Also. Das erlebe ich eh nicht mehr, was aus der Umwelt wird. Und Kinder habe ich auch keine. Also Ex und Hopp. Ex und Hopp ins Untersuchungsgefängnis, würde ich sagen. Ja. Los, runter. Und keine Dummheiten. So, und jetzt mal schön die Hände auf den Rücken. Los. Karl-Heinz Kowalke und sein Komplize wurden in den Streifenwagen verfrachtet. Für eine sehr lange Zeit würden sie keine Umweltsünden mehr begehen. Während die Polizisten Verstärkung anforderten, musste Sana ihren Personalausweis vorzeigen und dann eine erste Zeugenaussage machen. Das würden TKKG im Laufe des Tages auch noch tun müssen. Aber zunächst hatte Gabi andere Sorgen. Was jetzt wohl aus Groll wird, wenn Kowalke ins Gefängnis wandert? Machst du dir echt immer noch Sorgen um den Pitbull? Natürlich, der ist doch jetzt ganz allein. Unsere Pfote wieder. Groll kommt bestimmt ins Tierheim. Und da wird es ihm gut gehen. Hoffentlich. Ach ja, und Tim? Ja? Diese Plastikscherzblume geht echt gar nicht. Aber das hatten wir doch schon. Und außerdem hat das Teil uns das Leben gerettet. Ja, würde ich auch so sehen. Hallo, die Blume ist aus Plastik. Plastikmüll. Haben wir nicht gestern noch über Nachhaltigkeit gesprochen? Oh, ja. Liebe Pfote, ich verspreche hoch und heilig, wenn mir irgendwann mal wieder ein bissiger Wachhund gegenübersteht, dem der Sabber aus dem Mund tropft und beinahe meine Schuhe einsaut und ich mir dabei vor Angst fast in die Hose mache, aber keine andere Möglichkeit sehe, als das Monster mit einer Ladung Pfeffer in die Flucht zu schlagen, dann gebe ich dir hier und heute mein Ehrenwort, dass ich losgehe und mit ihm zusammen eine Spaßblume aus Bienenwachs besorge. Garantiert biologisch abbaubar. Das ist ja eine super Idee. Ja, eine Marktlücke. Damit kommen wir ganz groß raus. Ja. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Und Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi sauerlich. Wie viel er naschen kann, ist sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Wir sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus im Weg. Zusammen sind wir TKKG. Das war ein Hörspiel von Europa. Mit den Sprechern Sebastian Fitzner, Felix Strüven, Julian Greis, Lisa Ohm, Peter Kämpfe, Christina von Weltzin, Michael Prelle, Joachim Kretzer, Robert Kutulla und Tanja Dose. Buch Frank Gustavus nach Motiven von Stefan Wolf. Regie Frank Gustavus. Produktion Superhero Audio. Schnitt, Sounddesign und Mischung Alexander Ries. Redaktion Sandra Bromba. Geräusche Martin Langenbach und Alexander Ries. Musik Matthias Kloppe. Cover-Illustration Comic-Con SL. Rahmendesign und Gestaltung KB und B. Weitere Infos unter www.europa-kinderwelt.de.